Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe des Cthulhu.de Podcasts. In diesem Podcast möchten wir heute, am 20. August 2010, also dem 120. Geburtstag von H.P. Lovecraft, ein bisschen an den großen Schriftsteller im Bereich Horror erinnern. Und wir, das sind zum einen der Mirko. Ja, hallo, Mirko Stauch, hier aus Krefeld, schönen guten Abend. Der Markus, zugeschaltet aus Wien. Ja, hallo. Der Matthias, unser Sprecher, dem wir ganz herzlich danken, dass er uns all die vielen Zitate und Kurzgeschichtenbeiträge einspricht. Und ich selbst bin der Daniel. In den folgenden Minuten möchten wir dann ein wenig über Lovecrafts Leben und Wirken erzählen. Und dabei zitieren wir, wie schon gesagt, aus einigen Briefen, aus Kurzgeschichten und auch aus Essays, die er im Laufe der Zeit geschrieben hat, um so Lovecraft sozusagen selbst zu Wort kommen zu lassen. Und ich denke, das dürfte dann auch ein ziemlich guter Start sein für diesen Podcast. Denn Lovecraft hat ja bekanntlich eine kurze Autobiografie geschrieben. Und da hören wir doch jetzt mal kurz rein. Einige Anmerkungen zu einer Null. Für mich liegt die Hauptschwierigkeit beim Schreiben einer Autobiografie darin, etwas von genügender Wichtigkeit aufzuspüren, das sich lohnt, festgehalten zu werden. Mein Leben ist so still, so ereignislos und unauffällig verlaufen, dass es zu Papier gebracht, bestenfalls erbärmlich glanzlos und fade erscheinen muss. Ich wurde am 20. August 1890 in Providence, Rhode Island, geboren. Und dort habe ich auch von zwei kleinen Unterbrechungen abgesehen, mein ganzes Leben verbracht. Mütterlicherseits stamme ich aus einer alten Familie in Rhode Island, väterlicherseits von Einwanderern aus Devonshire, die seit 1827 im Staat New York ansässig waren. Die Interessen, die mich zur fantastischen Literatur hinführten, traten schon frühzeitig zutage, denn soweit ich mich klar zurückerinnern kann, haben seltsame Erzählungen und Einfälle mich stets sehr angezogen, desgleichen der Anblick uralter Gegenstände. Niemals hat mich wohl etwas stärker fasziniert als der Gedanke an merkwürdige Störungen alltäglicher Naturgesetze oder an das ungeheuerliche Eindringen unbekannter Wesen aus einem grenzenlosen Draußen in unsere Welt. Nun, wenn wir den Anfang betrachten von diesem kleinen Auszug aus den Anmerkungen zu einer Null und allein schon den Titel sehen, hört man ja, dass Lovecraft selbst sein Leben nicht besonders interessant ansah. Aber da ich ja hier mit zwei Experten sitze, können wir uns da natürlich drüber streiten. Also war Lovecrafts Leben wirklich so uninteressant, wie er sagt? Nein, dem muss man natürlich widersprechen. Und seine Zurückhaltung als Gentleman bringt ihn dazu, das Ganze etwas gelassener und ereignisloser anzusehen, als es letzten Endes dann doch war. Seine Kindheit, eine sehr spezielle Kindheit, die er im Hause seines Großvaters verbrachte. Da gibt es einiges zu erzählen. Und auch später die Jahre in New York, eine ganz wichtige Episode. Sogar später das, was er erlebt hat, als er wieder nach Providence zurückkam. Für ihn selbst war das Leben nichts, was er wirklich mochte. Aber dennoch kann man sagen, er hat viel erlebt und viel erreicht. Ja, und ich glaube, in seiner persönlichen Geschichte, in seiner Familiengeschichte haben sich Dramen abgespielt, die nicht alltäglich, nicht selbstverständlich sind und sich auch großen Einfluss gehabt haben auf seine Literatur. Dass er nicht der Meinung war, dass er jemand war, der eine große Figur der Geschichte war, das hat sicher auch mit seinem Geschichtsbild zu tun und mit seinem Bild von Größe. Er hat, glaube ich, auch sein Leben lang darunter gelitten, dass er eben nicht im Ersten Weltkrieg gedient hat, weil er gesundheitlich nicht dazu imstande war einfach. Und dieses fehlende Kriegstrauma bei ihm, das hat ihn, glaube ich, schon sehr stark belastet. Aber belastet haben ihn natürlich auch, hat ihn natürlich auch seine Beziehung zu seinen Eltern, beziehungsweise eben die fehlende Beziehung. Wobei seine Mutter ja schon von Anfang an sagte, dass er irgendwann mal ein ganz großer Autor wird. Also Lovecraft war ja schon so eine Art Wunderkind, könnte man sagen. Also mit 3 Jahren hat er ja schon Gedichte auswendig wiedergegeben und so weiter. Also das ist schon eine ganz interessante Beziehung, die er zu seiner Mutter auch hatte, oder? Das ist in der Tat so, ja. Ja, allerdings ist es ja auch so, dass je höher die Erwartungen sind, die an einen gestellt werden, von sich selber oder von den Eltern, desto schneller werden die auch enttäuscht. Und höchstwahrscheinlich hat also Mutter Lovecraft oder Philip Lovecraft wahrscheinlich nicht im Sinn gehabt für ihren Sohn, dass er in Schundheftchen publiziert. Ja, das geht aus einigen Äußerungen hervor, dass sie das missbilligt hätte. Und sie war allerdings davon überzeugt, dass er ein großer Dichter werden würde. Und so hat er ja auch eigentlich angefangen, die Poesie. Das war eigentlich sein Feld und bis zu seinem Lebensende hat er auch kräftig und viel Poesie produziert, wenn man noch sagen kann, Gebrauchslyrik. Bis er dann ja irgendwann anfing, auch Poe als Vorbild genommen, sich mehr um Erzählungen und Kurzgeschichten dann zu drehen. Also gerade in diesen ersten Geschichten, wie die Musik des Erich Zann, merkt man ja doch diesen Poe-Einfluss ziemlich deutlich. Ja, also Lovecraft hatte eindeutige Vorbilder und er hat diese Vorbilder auch immer eindeutig benannt. Ja, er hat immer gesagt, das sind meine Poe-Geschichten, das sind meine Dunsany-Geschichten etc. pp. Er hat, ich möchte nicht sagen bewusst imitiert, aber er hat seinen Vorbildern nachgeeifert bis zu einem Punkt, wo man dann sieht, jetzt kommen die Lovecraft-Geschichten, jetzt kommt sein eigenes durch. Aber wahrscheinlich muss jeder Autor, ich weiß es nicht, ich bin kein Autor, aber wenn man die Geschichten anderer Autoren anschaut, dann ist es oft so, dass sie Vorbilder haben, die es nacheifern und sich irgendwann von diesen auch emanzipieren. Nicht nur das, sondern es passt auch ganz zu seinem Empfinden klassischer Ästhetik. Er war ein großer Fan der Antike, kannte sich hervorragend auch in den Originalschriften aus. Und es ist ein antikes Ideal, zuerst den Meister zu imitieren, und das wurde den Künstlern in der Antike auch zur Aufgabe gemacht, den Meister zu imitieren, bis es zu einem gewissen Punkt dann plötzlich das eigene herausbricht. Das ist ganz interessant, dass es da auch eine Parallele zu gibt bei Lovecraft und in seinem Schaffen. Ich meine, das Werk wollen wir uns ja nachher nochmal anschauen. Also bleiben wir nochmal kurz beim Leben. Nachdem Lovecrafts Mutter ja verstorben ist, hat er ja mit seinen beiden Tanten zusammengelebt. Ja, sein Vater ist ja sehr früh verstorben. Ja, richtig, genau. An der Syphilis, wie wir meinen. Und ja, allgemein wird jetzt angenommen, es ist die Syphilis. Wobei interessant ist, dass er seinen Vater nie im Krankenhaus besucht hat. Und es verdichten sich da die Hinweise hin, dass es die Syphilis war. Gemeinsam mit seinen Tanten wohnte er dann nach dem Tod seiner Mutter. Also sein Vater hatte ja dann auch, ich glaube, einige nervliche Zusammenbrüche, wahrscheinlich dann durch diese Syphilis ausgelöst. Das würde ja dann auch passen zu der Theorie. Was noch wichtig ist zu erwähnen, dass sein Großvater die männliche Bezugsperson war und auch sein Großvater ihn eigentlich in diese Richtung der Weird Fiction, der Gothic Novel und ähnlicher unheimlicher Dinge gebracht hat, da er die ganzen alten Klassiker der Gothic Novel wie Anne Radcliffe und so weiter, die hat er ihm erzählt. Und sehr früh schon hatte Lovecraft Kontakt zu diesen Schriften, zu den, er betont immer wieder, Illustrationen von Gustave Doré. Und das war allgegenwärtig, auch im Hause Philips. Wenn ich da mal meinen Germanistikprofessor, den Peter von Matt, zitieren darf: Großväter sind für die Entwicklung junger Männer extrem wichtig. Ich hatte nie einen, deswegen bin ich so verrückt. Also, galt jetzt für von Matt und für mich. Das ist dann der Wiener Charme bei dir. Das, ja, das war aber ein Schweizer, bitte, das zu. Ach, tut mir leid. Ja, ja, ist okay. Ja, nein, also, um das einzuwerfen, eben der Großvater von Hermann Hesse hatte sehr großes Verständnis für den kleinen Ausbruch, den er gewagt hat und gesagt hat, hast du Geniereisle gemacht. Das ist so durchaus wahr, was der Markus bzw. sein Professor dort gesagt hat. Ja, also um es kurz zusammenzufassen, Lovecraft hat seine Eltern beide dann letztlich, weil seine Mutter ja dann auch in ihrem Haus verschwindet, hat eigentlich beide Eltern an Krankheit und Wahnsinn verloren. Darf ich das so zusammenfassen? Ja, und beide in unmittelbarer Nähe des Hauses im Butler Hospital, was auch eine Nervenheilanstalt ist, sind beide verstorben. Und ich sag mal, das wäre sozusagen der erste Teil, also kurz gerafft von Lovecrafts Leben. Aber dann gibt's ja noch einen sehr wichtigen weiteren Teil, der sich dann auch in New York abspielt, beziehungsweise der beginnt mit einer Heirat. Und die Umstände dieser Heirat sind ja sehr interessant, da er zu seinen Tanten nicht so ganz offen war. Also er hat sie ja schließlich vor vollendete Tatsachen gestellt. In der Tat. Interessant ist aber auch dazu die Vorgeschichte der Vorgeschichte sozusagen, denn Lovecraft hat nachdem das großväterliche Erbe angetreten war, der Großvater verstorben ist und vor allen Dingen die Mutter auch verstorben ist, in seiner Adoleszenzzeit eigentlich so gut wie nichts gemacht. Dann hat er angefangen, Pulp-Magazine zu lesen, hat sich in einem großen Magazin für Amateurschriftsteller eine regelrechte Leserbriefschlacht geleistet. Es ging um etwas triviale Geschichten eines gewissen Jackson. Und In Gedichtform hat in er Gedicht, dann... Später, ja, in Gedichtform wurden diese Schlachten ausgetragen. Das kann man heute auch mit Forenschlachten vergleichen. Sowas passiert gelegentlich. Was interessant ist, ist, dass ein Herr Das, ein Mr. Das von der UAPA, das ist eine Amateurschriftstellervereinigung in den Amateurjournalistenvereinigung in den Staaten, ihn aufgrund dieser Leserbriefschlacht entdeckt hat und gesagt hat, es ist doch nicht Interesse für uns zu arbeiten und bei uns mitzumachen. Das tat er dann. Er war sehr schnell Präsident dieser Vereinigung und da begann eigentlich seine lebenslange umfangreiche Korrespondenz. Und über diese Korrespondenzen und über die Treffen der Amateurjournalisten hat er seine Frau Sonia Green dann später auch kennengelernt. Er wurde quasi in das Gegenstück zur damaligen, das damalige Gegenstück zur heutigen Nerd-Community aufgenommen und das hat ihm sehr gut getan. Da hat er plötzlich seinen Kreis gefunden, die Gleichgesinnten gefunden. Es gibt sogar die Vermutung oder auch ein Zitat, dass es ihm quasi das Leben gerettet hat. Finde ich nicht abwegig. Ja, also ja, wenn man sieht, wie innig dann zum Teil die Freundschaften waren, die da über Papier geführt wurden. Und wie gesagt, also wie du auch gesagt hast, Daniel, letztlich hat er dann eine Brieffreundin geheiratet. Ja, richtig. Und ich meine, diese Brieffreundschaften aus der Zeit des Amateurjournalismus, die blieben ja dann wirklich noch im Laufe des gesamten Lebens erhalten. Und wir haben ja dann tatsächlich auch das Zeugnis davon, dass eben Tausende und Abertausende von Briefe von Lovecraft immer noch existent sind. Zum Glück, ja. Ja, zum Glück, richtig. Und die sind ja dann auch wirklich nicht besonders kurz. Also ich hatte gelesen, dass es teilweise Briefe gab, die 40 Seiten lang waren. In der Zeit 40 bis sogar 70 Seiten. Legendär, ja. Ja. Die Zeit hat ja heute also keine mehr. Das große Trauma aller Lovecraft-Wissenschaftler ist ja, dass Sonia Green dann rausgegangen ist auf irgendein Feld mit einem Koffer voll Briefe, die ausgeschüttet hat und angezündet, wahrscheinlich ein Freudenfeuer gemacht mit Tausenden von Lovecraft-Briefen, die einfach verloren sind für uns. Ah, die Frauen. Das ist eine Tragödie, also wirklich. Nein, Schriftsteller sollten wirklich nicht heiraten. Kann man das denn nicht mal klar machen? Ja, auch die Frau von Hemingway, gut, die diesen Koffer mit seinen Manuskripten im Zug vergessen hat. Bitte. Ja, stimmt. Das ist unfassbar. Das geht nicht. Aber bevor Sonia Green dann die ganzen Briefe verbrannt hat, haben sie ja erstmal zusammen gelebt. Also, oh ja. Sie sind ja dann nach New York gegangen. Entschuldigung, ich habe vorgegriffen. Das macht ja nichts. Als, man kann schon sagen, also Lovecraft hatte so eine wechselhafte Beziehung zu New York. Also, die war ja zuerst sehr euphorisch, der Gedanke daran, eben New York, die Großstadt kennenzulernen und auch dann zu sehen. Und das äußert sich ja dann auch in einigen Zitaten, die er brachte. Aber dann gleichzeitig dieses wechselhafte Verhältnis mit doch dem schwierigen Problem der Einwanderer, die zu der Zeit nach New York eben strömten. Als Sonia Green ihn einige Jahre bevor er sie geheiratet hat, ihn und Samuel Loveman eingeladen hat, hat er bereits an seine Tanten geschrieben. Es war, glaube ich, ein Ausflug nach Chinatown. Sehr, sehr explizit seinen Hass dargestellt und seine Abscheu vor den Immigranten. Das war aber noch mehr oder weniger lief es unter anderem die erste Zeit in New York in der Parkside Avenue. Das war eine sehr schöne Zeit für ihn. Er berichtet euphorisch, wie er den Hausstand gründet, wie wundervoll das Zimmer ist, beziehungsweise die Wohnung ist. Und er bittet seine Tanten auch zu kommen. Er geht sogar davon aus, dass sie eines Tages dort wohnen sollen. Es gäbe dort durchaus Raum für sie. Sonja hat für den Lebensunterhalt gesorgt. Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Und die Briefe aus dieser Zeit sind also angefüllt mit architektonischen Beschreibungen, mit Geschichte. Aber schließlich passiert es, das Unglück kommt. Sonja verliert ihren Job, wird krank. Der soziale Abstieg beginnt und er steht einmal mehr vor diesem Problem, was ihn in seiner Kindheit vollkommen zerrüttet hat, der soziale und finanzielle Abstieg. Und das schürt seinen Hass, er sucht sich die Objekte seines Hasses und dann, ja, man möchte sagen, geht es los, geht es wirklich rund. Er beschreibt zum Beispiel die Slums der Lower East Side so. Diese Schweine bewegen sich instinktiv auf wimmelnde Art. Ein Bastardhaufen von schmorendem Mischlingsfleisch ohne Intellekt, dem Auge, der Nase und der Vorstellungskraft widerlich. Ich wünschte bei Gott, ein gnädiger Regen von Cyanid würde die ganze gewaltige Missgeburt ersticken, das Elend beenden und den Ort reinigen. Wobei zuvor er New York auch durchaus angenehm beschreibt, also wirklich fasziniert. Das klingt dann ganz anders. Aus den Wassern erstieg sie im Zwielicht, kalt, stolz, schön. Eine orientalische Stadt der Wunder, deren Geschwister die Berge sind. Sie gleicht keiner anderen Stadt auf Erden, denn über den purpurfarbenen Nebeln erhoben sich Türme, Spitzen und Pyramiden, von denen man nur in Opiumreichen jenseits des Oxus träumen mag. Und das war dann eine Beschreibung der Skyline von Manhattan. Also da sieht man diese Ambivalenz. Das Problem mit dem Geld war ja immer bei Lovecraft sehr schwierig. Er selbst betrachtete sich ja als Gentleman. Ein Gentleman lebt ja von seinen Gütern, also von seinem Besitz, von seinem Land. Das Problem bei Lovecraft war nur, dass er nie Land besessen hat. Also er hatte ja nie ein riesiges Einkommen oder ein Erbe. Sein Großvater war ein Industrieller, meine ich, ja, der dann auch einiges nach seinem Tode den Tanten vermachte. Und davon konnte sich ja dann diese Zusammenkunft von Tanten und Lovecraft dann eben auch über Wasser halten. Aber besonders viel Geld hat er ja nie besessen. Ich meine, er hat mal eine Investition getätigt bei einem italienischen Marmorbau, Abbau, irgendwie sowas. Ja, da gibt es so Geschichten, ja. Es gibt natürlich, wir wissen, dass Lovecrafts Familienvermögen quasi in dem Moment erschöpft war, als er starb. 1937. Es gibt den ein oder anderen Verkauf. Er hat sich als Ghostwriter über Wasser gehalten und hat Revisionen geschrieben, auch für Lebenskünstler, Lebensphilosophen, einen gewissen Van Busch, und er nannte dieses Hackwork, nannte er nachher Bushwork. Er hat davon gelebt. Für Harry Houdini hat er was geschrieben. Das ist auch eine interessante Geschichte. Das ist Imprisoned with the Pharaohs. Und diese Auftragsarbeit für Harry Houdini, den großen Eskapisten, hat er liegen lassen, als er und Sonja nach Philadelphia zu den Flitterwochen wollten. Und ihre Hochzeitsnacht bestand darin, das Manuskript zu rekonstruieren und sich eine Schreibmaschine auszuleihen und es abzutippen. Insofern hatten sie nicht wirklich eine Hochzeitsnacht, was fast schon eine Antizipation dessen ist, wie ihre Ehe nachher verlaufen ist. Und für diese Harry Houdini-Geschichte hat er stolz, ich glaube, 100 oder sogar 200 Dollar bekommen, was eine ganze Menge Geld war für ihn. Und mit diesem Hackwork hat er sich auch über Wasser gehalten. Also es gab Einnahmen, aber die waren sehr schlecht. Und in seinen Briefen aus New York ist immer wieder zu lesen, wie er sich um Arbeit bemüht. Da wird oft ein Brief zitiert, in dem er sich als Gentleman darstellt, und er hatte ja keine Arbeitserfahrung, er hatte keine Ausbildung, aber er hatte offensichtlich das ein oder andere Mal tatsächlich Grund dazu, zu hoffen, dass er eingestellt wird. Er war auf Jobsuche, er war den ganzen Tag unterwegs, und immer wieder diesen Schlag zu bekommen, dass hoffnungsvolle, aussichtsreiche Positionen dann doch nicht mit ihm besetzt worden sind, das muss unglaublich frustrierend gewesen sein. Gerade in New York dieser Zeit. Also es war ja Anfang der 20er, bis Mitte der 20er Jahre. Ja, auf jeden Fall turbulente Zeiten. Es ist ja dann auch in die Depression hineingegangen mit dem Crash von 29. Und ja, ich meine, Lovecraft hat das alles live miterlebt. Und es ist auch, jetzt sind wir wieder bei den hohen Erwartungen, denn er ist halt in eine Familie hineingeboren worden, die von sozialen Status her wesentlich höher gleichgestellt gewesen wäre als von ihrem finanziellen Status. Und dem ist er sein Leben lang nachgerannt und hat eigentlich ein Lebensideal verfolgt, dem er nie gerecht werden konnte, jetzt mal ganz faktisch und finanziell. Ja, Verarmtes Bürgertum. Das hat er Zeit seines Lebens auch versucht. Da gibt es die Geschichten, wie er immer davon geträumt hat, eines Tages das alte Anwesen seines Großvaters, Angel Street 454, wieder zurückzukaufen. Oder ich glaube, W. Paul Cook beschreibt eine Szene, wie sie in ein Antiquariat in Providence gehen, Providence Downtown, um dort Bücher auszulösen, die er gezwungen war zu verkaufen, um etwas Geld zu bekommen. Und auch das war sein Traum, solche Sachen wieder zurückzubekommen. Und umgekehrt gibt es in Briefen Beschreibungen, seitenweise, wie er New York durchstöbert nach einem Mantel, den er sich leisten kann, weil ihm sein Auto gestohlen wurde nach einem Einbruch. Eine traurige Geschichte. Später rühmt er sich ja dann auch, also in einem der Briefe, das werde ich nie vergessen, wo er dann schrieb, dass er so glücklich war, ein billiges Mittagsmahl für unter $3 zu bekommen. Ja, das auch als wie ein Sport zu beschreiben, dass er sagte, diese Woche habe ich das und das ausgegeben. Das sind schon 50 Cent weniger als in der letzten Woche. Ja, genau. Ja, das ist hart. Er bekam ja dann auch von Freunden Anzüge geschenkt und so weiter. Und sie haben ihn immer unauffällig zum Essen eingeladen. Genau, richtig. Für ihn nicht zu peinlich. Und er war dann immer sehr, sehr begeistert, wenn dann irgendwelche Chili-Reste noch im Kühlschrank waren. Also sehr, sehr nett. Also wie gesagt, diese ganze New York-Episode, da entstanden dann Geschichten wie zum Beispiel das Grauen von Red Hook, wo dann wirklich sehr deutlich auch dieser Fremdenhass, dieser Rassismus zum Vorschein kommt, der sich auch nicht wegdiskutieren lässt bei Lovecraft. Das muss man auch einfach so sehen. Ja. Wir werden uns da nachher nochmal mit beschäftigen. Dann schauen wir uns noch mal kurz die New York-Episode dann als Rückblick an. Also Lovecraft verlässt dann New York, verlässt seine Ehefrau auch, hält mit Sonja aber weiter Briefkontakt. Also er schrieb ja jeden Tag sehr ausführlich. Ich glaube, da kamen dann auch diese unglaublich langen Briefe zutage, die dann ja später leider alle vernichtet wurden. Auch hier ist bemerkenswert, dass Sonja, nachdem sie sich einigermaßen von ihren finanziellen, sie hat in Cincinnati, glaube ich, gearbeitet, war im letzten Jahr ihrer Ehe in New York, in der letzten Zeit kaum zu Hause. Alle paar Wochen ist sie mal vorbeigekommen, hat dafür gesorgt, dass Lovecraft Geld bekommen hat, dass die Rechnungen bezahlt worden sind, weil er immer noch keine Anstellung gefunden hatte und von dem bisschen Familienvermögen und von dem bisschen, was er als Revisionist und Ghostwriter verdient hat, nicht wirklich leben konnte. Sonja hat dann nachher geplant, nach Providence zu gehen, um dort ein Geschäft zu eröffnen. Und wir hatten das ja gerade mit dem sozialen Status. Das wiesen die Tanten weit von sich. Lovecraft selber, er kommt aus einer guten Familie. Es kann nicht angehen, es kann nicht sein, dass die Familie hier in Misskredit gerät, dadurch, dass die Ehefrau arbeiten geht. Das ist das tiefe Erbe dieser Upper-Middle-Class-Sache. Sie hatten gar keine Chance. Vielleicht zum Glück für uns, die wir die Lovecraft-Geschichten lieben, aber zum großen Pech, und ich denke auch, auf der einen Seite war er froh, er hat seine Tanten angebettelt, nach Providence zurückkommen zu dürfen. Aber Sonja, er schätzte sie sehr. Er sagte nie, ich liebe dich, sondern meine Liebe, ich schätze dich sehr. Ich denke, das war ein sehr wichtiger Punkt in seinem Leben. Und eine andere Sache, die wir bei New York nicht vergessen dürfen, ist der Calum Club, der New York Circle, in dem sich Lovecraft, mit dem Lovecraft immer unterwegs war. Lebenslange Brieffreunde, die mit ihm seine nächtlichen Touren durch die Slums auf der Suche nach kolonialer Architektur teilten und die auch dafür gesorgt haben, dass er in New York nicht psychisch vollkommen vor die Hunde ging. Mirko, wer war nochmal alles dabei bei diesem Calum Club? Im Calum Club selber waren George Kirk, Reinhard Kleiner, Arthur Leeds, Frank Belknap Long und Samuel Loveman, unter anderem dann auch noch James F. Morton und Everett McNeil. Einige von diesen kennen wir natürlich aus den Briefen, das sind ganz, ganz wichtige Freunde Lovecrafts, wie zum Beispiel Samuel Loveman Und Bernard Blanc und Reinhard Kleiner, der ja auch in The Hound den Freund des Erzählers spielt. Da gibt es auch eine nette Anekdote zu, wie Kleiner und Lovecraft auf einem Friedhof in Manhattan war es, glaube ich, sind. Und Lovecraft seiner Tante schreibt, er nimmt ein kleines Stück Grabstein mit und legt es unter sein Kopfkissen und hofft, dass der verstorbene Besitzer dieses Stück Grabsteins ihn mit Albträumen heimsucht, dass er eine gute Geschichte schreiben kann. Und diese Geschichte war dann schließlich der Hund. Und so sehen wir, dass der Calum Club durchaus, das war ein zentraler Punkt für Lovecraft, wenn Sonja nicht da war. Long hat ja dann auch selbst zu dem Cthulhu-Mythos beigetragen mit den Hunden von Tindalos. Ja. Das ist auch eine bekannte Geschichte, ja. Wobei Lovecraft ja selber den Term Cthulhu-Mythos niemals benutzte. Also er hat zwar dieses kosmische Grauen erschaffen, hat diesen Mythos aufgebaut, hat es aber selbst nie so genannt. Es kam alles nachträglich. Womit wir einen geschickten Übergang haben zu der Zeit nach New York. Denn genau. Er konzipiert in New York schon die Geschichte Call of Cthulhu, die letztendlich seinen Weltruhm begründet hat, und schreibt sie in Providence. Das Jahr, in dem er nach Providence zurückgekommen ist, er schreibt und schreibt und schreibt. Die größten und wichtigsten Geschichten, die schleudert er einfach so aus der Hüfte, möchte man sagen, heraus. Er schreibt eine ganze Menge und wieder ist es W. Paul Cook, der uns ein schönes Zitat liefert. Er sagte, er kam aus New York, wurde im Feuer geläutert und kommt heraus als pures Gold. Und das sieht man dann nachher in den Geschichten der Zeit nach New York. Ja, wenn ich mal kurz die Liste runterbeten darf. Ja, 1926, was hat er geschrieben? Ich nenne nicht alle, aber Call of Cthulhu, Pigman's Model, The Silver Key, Strange House in the High Mist, Dream Quest of Unknown Kadath, 27, Case of Charles Dexter Ward, The Color Out of Space. Also alle Großen kommen da nacheinander rausgeschossen. Also man kann es fast sagen, und es ist auch hier zwiespältig zu sagen, er musste durch New York gehen, offensichtlich, um der zu werden, der geworden ist. Und gerade bei Cthulhus Ruf klingt das Ganze dann so. Die größte Gnade auf dieser Welt ist, so scheint es mir, das Nichtvermögen des menschlichen Geistes, all ihre inneren Geschehnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Wir leben auf einem friedlichen Eiland des Unwissens, inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit. Die Wissenschaften, deren jede in eine eigene Richtung zielt, haben uns bis jetzt wenig gekümmert. Aber eines Tages wird das Zusammenfügen der einzelnen Erkenntnisse so erschreckende Aspekte der Wirklichkeit eröffnen, dass wir durch diese Enthüllungen entweder dem Wahnsinn verfallen oder aus dem tödlichen Licht in den Frieden und die Sicherheit eines neuen, dunklen Zeitalters fliehen werden. Der Anfang zu Cthulhus Ruf. Unzweifelhaft eines der markantesten Stücke, die er geschrieben hat. Ja, immer wieder möchte man sagen, wenn man diesen Teil liest, wow, das ist es. Das ist Lovecrafts Philosophie, sein kosmischer Materialismus. Alles, was er dachte und was er sah, wie er den Menschen im Kosmos beurteilte, steckt in diesem Abschnitt. Ja, dieses kosmische Grauen, der kosmische Horror ist sicher das, was Lovecraft der Horrorgeschichte zugeführt hat, oder das, wie er die Horrorgeschichte auch verändert hat und die Horrorliteratur verändert hat. Viele Dinge hat er eingeführt, die es vorher nicht gegeben hat. Also ein kleines zum Beispiel ist der Tentakel im Horror. Ja, Tentakelmonster, das ist einfach Lovecraft, und Hunderttausende haben es ihm nachher nachgemacht. Okay, vielleicht nicht Hunderttausende, aber Hunderte. Wenn heute in der kulturellen Produktion bis hin, also von Stephen King's The Mist bis hin zu Hellboy diese Monster vorkommen, dann führt das alles zurück zu Lovecraft. Er hat Aliens geschaffen, ja, Aliens als Monster, es sind nicht die religiös besetzten ursprünglichen Versatzstücke des klassischen Horrors und der Gothic Novel, wie zum Beispiel der Vampir, der Werwolf oder ja nicht einmal ein Frankensteins Monster, ja, oder das Gespenst, selbstverständlich. Wir haben zwar viele Elemente in seinen frühen Geschichten aus dem Gothic Horror, also auch das schreckliche Schloss etc., einige Versatzstücke, auch klappernde Ketten, aber in Wirklichkeit wollte er das hinter sich lassen und das hat er geschafft. Er hat eine fremde Kosmologie geschaffen, die derart weit weg von all dem, was vorher war, gesetzt war, dass es wirklich, dass man wirklich sagen kann, dieser Mann hat die Literaturgeschichte verändert. Nicht umsonst nennt ihn ja Fritz Leiber dann auch den Kopernikus, den literarischen Kopernikus. Also man kann wirklich sagen, dass da eine neue Definition von Horrorgeschichte vorhanden ist. Was ich auch interessant finde, ist, dass der Erzähler bei diesen Geschichten im Gegensatz zur Gothic Novel, wo ja dann der Erzähler eigentlich gut ist und dass der gute Erzähler dann meistens auch überlebt und gewinnt oder die Story sozusagen übersteht. Das ist ja bei Lovecraft nicht der Fall. Im Gegenteil. Oft enden ja seine Geschichten so, dass das Ding näher kommt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, und ich höre die Schritte schon, Pünktchen, Pünktchen, Schub, Nigorat, yeah, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann endet das Leben des Erzählers in Punkten, in Auslassungen und in kursiven Sätzen und Worten. Wie das mal jemand ausgedrückt hat, die Geisterbahnfahrt endet nicht bei Lovecraft. Ja. Also man bleibt in das der ist Geisterbahn. Gut, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Es gibt kein Überwinden, es gibt kein schönes Ende. Und die Kreaturen, die er schafft, in dem, nennen wir es Cthulhu-Mythos, die sind vollkommen anders. Es gab Monster vorher, es gab außerirdische Bedrohungen, sehen wir H.G. Wells, Krieg der Welten. Da kommt etwas von außerhalb auf die Erde und das gute 40 Jahre früher, das kannte Lovecraft natürlich auch. Aber auch hier, die Monster oder auch die alttestamentarischen Dämonen, die waren auf den Menschen fixiert. Das ist im Prinzip den Monstern Lovecrafts gar nicht mehr anhaftet. Also sie benutzen die Menschen zwar, sie sind, wie man in Call of Cthulhu lesen kann, fast schon angewiesen drauf, aber wenn sie eines Tages erwachen, dann sind die Menschen nichts. Sie haben denen nichts entgegenzusetzen. Es gibt keinen Virus, der uns rettet, wie bei H.G. Wells. Es gibt keinen Pfahl durchs Herz, es gibt keine Silberkugel. Es gibt einfach nur das Chaos und den Wahnsinn und das unausweichliche Ende. Der Ruf des Cthulhu wurde ja von Weird Tales und seinem Chefredakteur Farnsworth Wright zuerst natürlich abgelehnt. Aber das war ja Standard bei Wright. Viele Geschichten, die Lovecraft dann zum zweiten Mal einreichte, wurden dann sofort übernommen. Also das war wohl der übliche Turnus damals. Aber es ist natürlich schon interessant, also Lovecraft schreibt ja dann auch darüber, was für Geschichten er gerne schreiben möchte. Sollte ich eine interplanetarische Geschichte schreiben, so würde diese von Wesen handeln, die sich sehr von den irdischen Säugetieren unterscheiden und gänzlich fremden Motiven folgen als jene, die wir auf Erden kennen. Wobei das genaue Ausmaß der Fremdheit natürlich von dem Handlungsort der Geschichte abhinge. Ob dieser nun im Sonnensystem läge oder in den gänzlich unerforschten Abgründen, die noch weiter draußen sind. Ich bin in Cthulhu nur an den Rand dessen vorgedrungen und habe mich bemüht, Terrestrialismen, die ich verwende, in den wenigen linguistischen und auf die Nomenklatur bezogenen Beispiele von draußen zu vermeiden. Da fällt mir immer ein Sketch, also Sketch oder Teil eines Kabarettprogramms eines österreichischen Kabarettisten, nämlich Günter Pahl ein, der mal gesagt hat, Günter Pahl übrigens auch ein Skeptiker, Materialist, wie Lovecraft selbst, der dann gesagt hat, warum ist das eigentlich so, dass diese UFO-Kulte, deren Aliens haben immer so tolle Namen, die heißen Alavandrel und Ariel und was auch immer, warum heißen die nicht mal Znerscht oder Pfrumpft? Ja, das hat Lovecraft ja auch gesagt, nicht? Also er wollte nicht denen so lustige Namen oder sprechende Namen geben, sondern Namen, die menschliche Zungen einfach nicht aussprechen können. Dementsprechend diskutieren wir heute noch drüber, wie man Cthulhu ausspricht. Ich habe sogar schon Cthulhu. Cthulhu gibt es auch irgendwo noch. Cthulhu. Ja, und er sagt uns ja ganz klar in dem einen Zitat, das ist nicht dazu gedacht, dass Menschen das aussprechen. Dementsprechend wird es auch nie gleich klingen. Und das ist ja so genial, das ist ja so brillant. Das war nicht seine Absicht, in der Tat. Es sollte fremd bleiben, fremd wirken. Und auch die Beschreibungen der Entitäten sind vollständig fremd, etwas, was vorher so in dieser Art nicht gemacht worden ist. Er beschreibt ja auch sehr viel durch Auslassung. Also eine seiner häufigst gebrauchten Adjektive sind ja unbeschreiblich, unsagbar, unnennbar. Er beschreibt dann auch doch natürlich. Aber die Kombinationen, die er macht, sind schon sehr, sehr grotesk. Der Horror hat immer vom Grotesken gelebt. Auch ein Vampir hat etwas Groteskes. Es ist tot und doch am Leben. Es ist grauenhaft und doch erotisch. Also diese Widersprüche sind immer da, aber er treibt es wirklich auf die Spitze, wenn wir jetzt Cthulhu selbst hernehmen, so eine Mischung aus Drache, Fledermaus, Mensch und dazu noch gigantisch und fett und flabby und irgendwie so schmierig. Und die Kombination von dem Ganzen ist so drückend, dass das Wesen sind, die vorher in der Horrorliteratur einfach nie bestanden haben. Was auch eine ganz andere Kreatur ist, und ich finde, hier zeigt sich auch Lovecrafts ja großartiger Erzählstil, ist die Farbe aus dem All, die ja ebenfalls in dieser Epoche nach New York entstanden ist. Das ist also ohne Zweifel, es ist für mich auch die beste Geschichte, weil es auch eine der ersten Geschichten war, die ich von ihm gelesen habe. Und da zeigt sich eben dieser unglaubliche Verfall, der auf dem Bauernhof eintritt. Das ist also ein ganz beeindruckend geschrieben. Also zwei oder vielleicht sogar drei Entitäten, die mich wirklich sehr faszinieren. Das ist zum einen Yorg Sothoth, der überall und nirgends ist. Azathoth als das Chaos. Und Nyarlathotep, der schwarze Pharao oder der Pharao mit den 1000 Masken. Das sind Konzepte, diese Monster sind nicht wirklich Monster, es sind Zeichen seiner Philosophie. Sie zeigen, wie absurd das Leere, das große Weltall ist und wie sehr der Mensch an den Rand gedrängt wird. Und Daniel, du hast es erwähnt, der Aufsatz literarischer Kopernikus erwähnt nicht umsonst gerade Kopernikus, der das zentralisierte Weltbild, kosmische Weltbild an den Rand gedrückt hat. Die Sonne, der Mensch war nicht mehr Mittelpunkt des Universums. Und daher ist es ein sehr geschickt gewählter Titel und der passt sehr gut auf Lovecrafts ästhetisches Konzept. Absolut, denn ich glaube auch, weswegen sind diese Entitäten so relevant und so wichtig, nämlich nicht nur unheimlich und nicht nur fremd, wenn sie nur das wären, wäre Lovecraft wahrscheinlich irgendwann auch wieder verschwunden in den Schubladen oder den Archiven der Literatur. Sie sind einfach auch sehr vielsagend und sprechend und symbolisch für Lovecrafts Zeit, aber auch für unsere Zeit, denn Lovecraft hat in einer Zeit gelebt, der ungeheuren Umstürze. Es war die frühe Zeit der Moderne, wo man vieles aus der Geschichte, die Lovecraft ja sehr geliebt hat, hinter sich gelassen hat und von vielem Abstand nehmen musste. Und ich musste da immer denken an Freuds Kränkungen der Menschheit in seinem Aufsatz Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. Da kommt nämlich auch Kopernikus vor. Freud sagt, die Menschheit ist dreimal traumatisch gekränkt worden in der Menschheitsgeschichte, nämlich einmal von Kopernikus, der gesagt hat, Entschuldigung, aber die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Da gibt es auch noch was anderes. Ihr seid irgendwo da draußen. Dann von Darwin, der gesagt hat, die Menschheit ist nicht einzigartig, sondern einfach nur die Folge einer evolutionären Entwicklung und ihr seid verwandt mit den Affen. Und dann natürlich Freud selbst, also er nimmt sich darunter die Kränkungen selbst und sagt, ja, liebe Menschen, ihr seid nicht mal Herr im eigenen Haus. Das Es, das in euch drin schlummert, kann jederzeit übernehmen, wenn das Über-Ich nicht wacht. Man könnte natürlich dann noch dazu nehmen, dass, was jetzt Freud nicht erwähnt, Einstein, der dann noch gesagt hat, tut mir leid, aber selbst die Zeit ist relativ und selbst der Raum ist relativ und kann sich krümmen etc. pp. Also er hat in einer Zeit gelebt, Lovecraft, wo diese Dinge, die unsere Zeit wie kaum etwas anderes prägen und seine Entitäten sind sehr stark Ausdruck davon. Also gerade du hast auch das Chaos erwähnt, es ist kein Zufall. Es gibt ja auch bei ihm die berühmten nicht-euklidischen Winkel. Diese Verbindung von uralten Mythen, selbst erschaffenen Mythen und modernster Wissenschaft ist auch etwas, was Lovecraft ausmacht. Diese Schockwirkung, die Lovecrafts Zeit stattfand, die hat Walter Benjamin in einem Aufsatz mal beschrieben. Da ging es auch um die totale Veränderung durch den Ersten Weltkrieg in Europa, als er sagte, sinngemäß, eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren ist, sieht sich auf dem Schlachtfeld der Mechanik des Tötens durch das MG und den Grabenkrieg, also nicht mehr eine Schlacht wie im Sinne des 19. Jahrhunderts, sondern eine brutale, lange, mechanisierte, andauernde Schlacht. Und das ist ein Umdenken, was stattfindet und was Lovecraft, wie ich finde, und das macht ihn zu einem wirklich großen Schriftsteller, es ist nicht trivial, was er schreibt, wo er gewählt hat zu beschreiben, eben die Horrorerzählung oder die Weird Tales. Ich glaube selbst, dass man mit der Genrebezeichnung Horrorerzählung ihm einfach nicht gerecht wird. Ja, da würde ich absolut zustimmen. Also diese Weird Fiction, es gibt ja auch heute noch Autoren, die sich in dieser Tradition sehen. Nicht nur Cthulhu-Mythos-Autoren, sondern auch Autoren wie zum Beispiel Jaina Mieville, der sagt, ich mache Weird Fiction. Ich bin da irgendwo, ich bin auf jeden Fall fantastisch, aber ich möchte nicht der Science Fiction, der Fantasy oder dem Horror jetzt genau zugeordnet werden, weil das schränkt mich zu sehr ein. Und auch hier war ja Lovecraft ein Pionier, weil er Elemente genommen hat, die wir heute als Science Fiction bezeichnen würden. Nicht nur, dass es, wie wir heute sagen würden, Aliens sind, viele seiner Entitäten, sondern auch Dinge wie Zeitreisen in Shadow Out of Time, die ja, heute wohl kaum in einer Horror-Anthologie erscheinen würden. Das ist wirklich immer ein Problem mit diesem Genre. Also das wird wahrscheinlich von Buchhändlern erfunden worden sein, um es irgendwie zu vermarkten. Also Harlan Ellison weigert sich ja zum Beispiel auch, immer als Science-Fiction-Autor bezeichnet zu werden. Also das führte dann sogar dazu, dass er mal in der Fernsehübertragung aufgestanden ist und weggegangen ist. Also weil er dann als Science-Fiction-Autor Moment. Sie haben eingeblendet Sci-Fi-Guy. Harlan Ellison. Richtig. Ja, du hast okay, recht. Das war natürlich eine Ohrfeige. Das sollte man mit Ellison auch nicht machen. Also er ist etwas aufbrausend. Er ist dann richtig. Stell dir mal vor, die New York Times hätte Lovecraft interviewt und hätte dann irgendwie geschrieben Scream with Howie oder so. Vielleicht hätte es ihm gefallen. Ich weiß nicht. Oder New York Times. Man weiß es nicht. Er wäre auf jeden Fall Gentleman genug gewesen, um darüber hinwegzustehen, oder? Natürlich. Also, ich stell's mir vor. Ey. Was vielleicht noch ganz interessant ist bei seinem Werk, ist, dass er natürlich auch andere Autoren angeregt hat, Dinge weiterzubauen. Ermutigt hat. Richtig. Ja. Also gerade auch Robert Bloch, der ja dann später die Thriller-Klassiker Psycho geschrieben hat und auch die Nachfolgebände dann dazu. Oder auch eine sehr schöne Geschichte über Jack the Ripper. Aber das Nette ist ja eben, dass Robert Bloch Lovecraft vorher fragte, ob er eine Lovecraft-ähnliche Figur in seiner Geschichte The Shambler from the Stars nutzen darf. Und Lovecraft hat dann natürlich auch eine passende Antwort verfasst. Providence, Rhode Island, 30. April 1935. Bescheinigung. Hiermit wird bescheinigt, dass Robert Bloch Esquire aus Milwaukee, Wisconsin, USA, Wiedergeburt des Minenherr Ludwig Prinn, Autor von De Vermis Mysteriis, die volle Berechtigung hat, den Unterzeichnenden in der Erzählung mit dem Titel The Shambler from the Stars darzustellen, zu ermorden, auszulöschen, zu zersetzen, zu verklären, zu verwandeln oder sonst wie zu misshandeln. Gezeichnet H.P. Lovecraft. Ich glaube, am Ende wird er von einem Sternvampir ausgesaugt. Und so endete, glaube ich, die Geschichte, oder? Ich meine mich erinnern zu können, dass sich Lovecraft auch in irgendeiner Weise dafür revanchiert hat. Ja, natürlich. Das war seine letzte Geschichte dann mit dem Robert Blake und dem leuchtenden Trapezoid. Richtig, das war's. Hound of the Dark. Genau. Ja. Das ist auch, die endet auch richtig Lovecraft-typisch. Das ist dieses Auslassungspünktchen, Pünktchen, und ich höre sie, und das Licht geht aus, und die Kerze verlischt, und die Dunkelheit nähert sich. So müsste dann die Geschichte enden. Eine sehr, sehr schöne Geschichte auch. Lovecraft war wirklich großzügig, weil Bloch war damals unglaublich jung. Das ist ein Teenage-Fanboy, der seinem Idol geschrieben hat und gesagt hat, darf ich auch eine Geschichte schreiben? Und Lovecraft ermutigt ihn seitenweise auf in seinen Briefen und coacht ihn, würde man heute sagen, und sagt, du, und probier das und das. Ja. Und das hat er mit vielen getan. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte eigentlich, dass er wirklich sehr vielen Leuten dann auch das Interesse, in vielen Leuten das Interesse geweckt hat, auch Geschichten zu schreiben und sowas. Also sehr, sehr klasse. Also ganz, ganz beeindruckend eigentlich. Aber wie seid ihr denn überhaupt zu den Geschichten gekommen? Also Mirko, wie bist du an Lovecraft gekommen? Ich meine, heutzutage, wenn du in den Buchladen gehst, siehst du erstmal Stephen King, Dean Koontz. Und dann kommen, Richard Layman ist heutzutage ja doch ziemlich angesagt, auch wenn ich den Stil nicht so mag. Und Lovecraft vereinzelt vielleicht ein oder zwei von diesen Suhrkamp-Bänden, die ganz hinten in der Ecke rumliegen. Ja, die habe ich auch immer parat liegen, für besondere Kunden, dass ich darauf verweisen kann. Aber Lovecraft zum ersten Mal wirklich begegnet ist in den 1987 in England. Da war ich als Austauschschüler direkt in eine Fantasy-Rollenspiel-Familie hinein katapultiert, und das ist fast immer derselbe Werdegang. Ich trieb mich dann in Truro rum, das ist unten in Cornwall, eine Stadt mit immerhin 1987 drei Rollenspielläden, und da ist es das erste Mal gewesen, dass ich so einem Typen begegnet bin, der ja hat abgefahrene Geschichten geschrieben, das ist ein H.P. Lovecraft, und dann war die Sache auch schon erledigt. 88 dann kam das große Buch der Fantasy bei Bastei raus. Da war die erste richtige Lovecraft-Geschichte. Das merkwürdig hochgelegene Haus im Nebel. Kurze 2-3 Seiten zur Biografie. Und dann gab's kein Halten mehr. 89 die De Camp-Biografie, damals noch bei Ullstein erschienen und gekürzt. Azathoth, später 1992 der Einsiedler von Providence. Und seitdem sammle ich und lese und gucke und mache. Und das ist so eigentlich im Groben der Werdegang gewesen. Ja, bei mir ist es eigentlich schockierend, wie spät es war, weil ich ja... Das ist bei mir ähnlich. Also ja. Aus den 80ern kann ich leider nichts sagen. Da wäre ich auch noch ein bisschen jung gewesen. Ach Gott, man muss sie fangen, wenn sie früh sind. Also mein Sohn liest also sehr gerne mit mir schon diese Mini-Mythos-Bücher. Also Where the Wild One. Okay. Ich dachte jetzt Pigments Modell oder where sowas. Where the Deep Ones Are von Kenneth Hyde. Ah, okay. Das ist im Grunde die Lovecraft-Variante von Wo die wilden ganz Kerle genau wohnen. Ne? Ja, also, er sagt immer, Papa, liest mir nochmal das Buch mit dem tiefen Wesen vor. Eindruckt ihn tief, apropos. Ja, nein, ganz spät bei mir. Meine Kinder werden schon früh verdorben, aber bei mir ganz spät, obwohl ich englische, amerikanische Literatur studiert habe und mein erstes Pro-Seminar ein Horror-Pro-Seminar war, wo ich natürlich sofort hingerannt bin als Enthusiast der fantastischen Literatur. Da hat man Poe gelesen, da hat man Shelley gelesen, da hat man alles Mögliche gelesen, natürlich auch Bram Stoker, Lovecraft, gar nichts. Das nachträglich schockiert mich das total. Und ich bin tatsächlich auch übers Rollenspiel dann hineingekommen. Jemand hat mir mal zum Geburtstag das Call of Cthulhu Grundbuch auf Englisch geschenkt. Ich habe da mal reingeschaut, hauptsächlich Listen von irgendwelchen Geisteskrankheiten gefunden, fand ich schon mal sehr lustig. Dann habe ich es auch mal gespielt und aber dann auch die ersten Bücher von Lovecraft gekauft. Die sind ja heute wirklich leicht erhältlich gelesen. Am Anfang gar nicht so leicht da hineinzukommen, aber dann kamen auch die Hörbücher raus von LPL Records und die haben für mich, ja, über die Übersetzungen kann man diskutieren, aber die haben für mich die Sprache von Lovecraft noch einmal ganz neu eröffnet, weil sie sehr, sehr schön vorgelesen sind und da gibt man mir so ein Tempo vor und ich konnte dann nachvollziehen, warum Leute wie S.T. Joshi halt sagen, dieser Stil ist nicht blumig, sondern dieser Stil hat so einen eigenen Rhythmus, der einen hineinzieht, wenn man es zulässt. Der macht so einen Sprachstrudel. Und da helfen mir die Hörbücher sehr. Ja, das ist wahr. Das ist ein eins von vielen wahren Worten von Mesty Joshi, genau das zu sagen. Und es gibt von verschiedenen Leuten als der größte Kritiker des 20. Jahrhunderts angesehen, das ist Edmund Wilson, der auch ein grandioses Fehlurteil über Kafka geschrieben hat, hat sich in ähnlicher Weise über Lovecraft geäußert. Es gibt ja inzwischen die Library of America, da wo die namhaften amerikanischen Autoren erschienen sind, gedruckt auf Dünndruckpapier und mit einem wunderschönen Einband. Und wir finden Lovecraft da, in der Nähe von wirklichen Größen und Nobelpreisträgern. Wir finden Edmund Wilson nicht da. Und es zeigt einfach, Kritik ist vergänglich, aber schließlich das, worüber sie sich äußert, eben über Lovecrafts Geschichten, die werden bleiben. Und Markus hat es schon gesagt, auch ich arbeite daran, dass die nächste Generation sich schon so ein bisschen auf Lovecraft vorbereitet. Es gibt wunderschöne Plüschstofftiere und die habe ich auch schon verteilt. Und Cthulhu konnte mein Sohn sehr früh sagen, in der Tat. Und meine Tochter auch, ja. Ja, ich mache mir nur Sorgen, wenn sie dann in der Schule irgendwann Kraken durchnehmen oder so und ihnen laut rufen, aber das ist doch Cthulhu. Und ich böse Briefe kriege nach Hause. Ja, egal. Aber Daniel, erzähl uns noch über deine Lovecraft-Initiation. Ja, genau. Also meine Geschichte ist auch nicht besonders interessant. Ich hätte dann nur nachher noch eine interessante Frage. Und ja, bei mir fing das ebenfalls an über das Rollenspiel. Und ich habe dann von einem Freund, ich glaube, irgendwas in den 2000er Jahren müsste es gewesen sein, habe ich dann den Kurzgeschichtenband Das Liegen auf der Schwelle bekommen. Und ja, den habe ich dann von vorne bis hinten durchgelesen. Und dann habe ich mir eigentlich recht zügig alles nachgekauft, was ich dann haben möchte. Und habe dann auch die Biografie gelesen von de Camp. Und ja, es ist einfach eine sehr interessante Figur, muss ich sagen. Also Lovecraft als literarische Figur ist schon nicht uninteressant. Und auch wenn die Geschichten natürlich, je mehr man liest, es gibt starke Geschichten, es gibt auch schwächere. Also das Ding auf der Schwelle ist beispielsweise eine Geschichte, die ich früher sehr gut fand, aber mittlerweile, wenn man sie vor allen Dingen mit der Farbe aus dem All oder sowas vergleicht, das ist dann wirklich schon ein ziemlicher Unterschied. Legst du dich jetzt also aber mit mir an, Daniel? Weißt du das? Ja, ich weiß. Aber trotzdem, ich bleib dabei. Wenn man langweilig wird, so in der Pension oder so, schreibe ich mir einen langen Aufsatz zum Thema Geschlecht und das Ding auf der Schwelle. Das ist ohne Zweifel, also der Körpertausch an sich, ja, klar, ist unheimlich, unheimlich symbolhaft, das glaube ich gern. Aber was ich ganz interessant fand, war, dass in dem Seminar Lovecraft nicht vorgekommen ist. Ist Lovecraft wirklich eher so ein Ding, also für die USA? Also ist er da bekannter als in Deutschland? Also ich denke, wenn man hier auf die Straße gehen würde oder auch im Fantastikbereich, also Fans der fantastischen Literatur, fragen würde, wer Lovecraft ist, meint ihr, das ist da schwieriger auf Resonanz zu stoßen, dass man sagt, ja, kenne ich, habe ich schon mal von gehört, habe ich gelesen, als in den USA? Das ist tatsächlich der Fall. Soweit ich das beurteilen kann von meinen Interaktionen in der Szene, ja, ist es tatsächlich so, dass sich der ein oder andere wundert, dass da irgendjemand mal Stories zu dem Spiel geschrieben hat. Wie hieß denn der Typ? Ja, das war dieser Lovecraft. Also es ist in der Tat, dass seine Gegenwart mehr und mehr abnimmt. Nun bewegt sich unser Eins viel zwischen Lovecraft-Fans und das ist, glaube ich, sehr schwer, ganz nach außen hin zu gehen. Aber ich verkaufe das Zeug ja, zumindest die Bücher. Und tatsächlich, Leute, von denen ich es nicht erwartet habe, kennen ihn. Und Leute, die alleine durch ihr Äußeres schon in irgendeiner Weise eine Zugehörigkeit, eine Szene-Zugehörigkeit, wenn man das so pauschal sagen kann, darstellen, denen ist das größtenteils unbekannt. Das ist erstaunlich. Ich kann das auch schwer beurteilen, wobei der Lektor des Pro-Seminars ein Amerikaner war, also daran konnte es nicht liegen. Ich weiß, dass in Frankreich H.P. Lovecraft eine sehr, sehr große Bekanntheit hat, gut übersetzt und oft übersetzt wurde und auch oft besprochen. Es ist halt bis heute, trotz Library of America und Gesamtausgaben etc., immer noch dieser Makel der Schundhefte, dieser Makel des Genre-Autors, der ihm wie vielen anderen, wir haben in den Vorbesprechungen ja oft auch über Philip K. Dick gesprochen, ein großartiger Autor, ja, der mit ja. Namen aber auch sehr wenigen Menschen bekannt ist. Die kennen nur dann so die Parodien seiner Abschriften, seiner, ja, also die 7000. Version dann von etwas, was in den 50er, 60er Jahren geschrieben worden ist und damals schon großartig war, genauso auch bei Lovecraft. Die kennen dann halt Hellboy, die kennen vielleicht Cthulhu-Scherze, aber nicht den Ursprung, was etwas schade ist. Umgekehrt glaube ich aber, also man sieht es an unseren Beispielen, dass so Produkte, die aus dem Mythos herauskommen, wie das Call of Cthulhu-Rollenspiel, doch viele Menschen auch wieder zur Literatur bringen. Ich möchte da direkt einhaken, und zwar, ich glaube, wir befinden uns mittlerweile in einer vierten Generation von Leuten, die sich mit Lovecraft beschäftigen. Das eine, die unmittelbaren und noch Zeitzeugen, dann die Gruppe um De Camp, dann Joshi, was er eingeleitet hat, das muss man ganz klar sagen, dass er das Ganze nochmal vor dem Vergessenwerden wirklich bewahrt hat. Ja, Joshi ist ein ganz wichtiger Punkt. De Camp ist auch ein wichtiger Punkt. Letzten Endes ist er einer, der die 70er, 80er Jahre stark beeinflusst hat. Die Biografie ist umstritten von De Camp. Das muss man auch sagen. Darüber kann man trefflich diskutieren. Letzten Endes hat er aber trotzdem Pionierarbeit geleistet. Joshi ebenso. Und was wir jetzt erleben, ist eine neue Generation, eine neue, auch akademische Herangehensweise an Lovecraft, wenn man da Susanne Smuders H.P. Lovecrafts Mythologie ansieht oder das Lovecraft Annual. Da ist eine Menge, was an neuen Forschungsmaterialien rauskommt. Und ihr hattet gerade eben das Ding auf der Schwelle erwähnt, und Markus sagte, dass er da mal einen Essay drüber schreiben will. Das ist in der Tat sowas. Es gibt Punkte in Lovecrafts Werk, auch in seinem Leben, die sind noch nicht durchleuchtet. Da gibt es immer wieder neue Ansätze, das zu analysieren. Das gibt es bei Kafka genauso. Kaum ein Autor, über den so viel Sekundärliteratur erschienen ist. Und bei Lovecraft, das muss man auch sagen, die Sekundärliteratur, das ist gewaltig viel. Auch Library of America hin oder her, mir ist, und da lasse ich mich jetzt gerne belehren, mir ist nicht bekannt, dass es in den USA eine wirklich zitierfähige, korrigierte Gesamtausgabe gibt. Da von euch jemand mal was gehört. Also wirklich alles zusammen. Kann ich auch nicht sagen. Nein, ist ein großer Mangel. In einem Verlag. Ja. Ich habe ja auch, also ich muss mich ja wirklich schämen, ja, aber ich habe hier diese Voyager H.P. Lovecraft Omnibus Ausgabe, die von der Textqualität her grauenhaft ist, also da fehlt die Hälfte. Und ich suche immer, ich halte immer die Augen offen, aber so das Nonplus Ultra, das Definitive, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich warten, bis Joshi da seine Arbeit abschließt, und vielleicht kommt dann irgendwann mal das gigantische Annotated All of Lovecraft von Joshi. Es gibt zwei Annotated-Bände, die sind sehr, sehr gut, sehr weiterführend. Immerhin in der Penguin Classics Edition ist Lovecraft auch mit zwei oder drei Bänden vertreten. Ja, ich denke, das wird auch so ein Bereich gewesen sein, der Lovecraft dann auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat, oder? Also diese Penguin Classic Bände. Es gab für die Streitkräfte der USA tatsächlich solche Stiefelausgaben. Also das ist auch bemerkenswert. Das unmittelbar nach seinem Tod, wo eigentlich jeder sagte, ja, der ist vergessen und wären seine Freunde nicht gewesen. Aber tatsächlich gab es solche Feldausgaben, und ich habe noch keine gesehen. Ich würde was dafür geben, mir mal eine solche anzugucken, zu wissen, welche Geschichten drin stehen. Also ich hoffe, es war nicht The Color Out of Space, weil das jemandem in die Hand zu geben, der eine geladene Schusswaffe in der Hand hat, ist ja wohl fahrlässig. Ja, es ist nicht so gut. Ja. Nein, es war wahrscheinlich The Temple. Ja, genau. Das ist durchaus wahrscheinlich, ja. Oder The Shunned House mit den Flammenwerfern und den Röntgenstrahlkanonen. Das ist vielleicht auch möglich. Ja. Das ist vielleicht auch ein interessanter Übergang zu dem Bereich der mythische Lovecraft sozusagen. Oh ja. Also es umranken ja doch sehr viele Mythen Lovecraft, also allen voran diese diese Rassismusgeschichte, das ist eben, gut, das ist kein Mythos, das ist einfach ein Faktum, also das muss man auch so hinnehmen. Aber auch dieses der Einsiedler von Providence, es gibt ja diesen Surkamp-Band, der leider nur noch sehr teuer antiquarisch zu bekommen ist, aber das sind einfach Mythen, die sich um Lovecraft gebildet haben. Und vielleicht schauen wir uns mal die ein oder andere Sache an. Und ich denke, am besten sollten wir uns dem Rassismus direkt am Anfang widmen. Um diese Mythen nochmal zu beschreiben, und das mit dem Rassismus durchaus auch, aber Vincent Starrett hat mal gesagt, dass Lovecraft, die Person Lovecraft selbst, interessanter ist als seine Erzählungen. Was einleitend, glaube ich, ganz gut passt. Das ist wirklich gut, ja. Wie gesagt, die Figur ist selbst wirklich sehr widersprüchlich in sich. Und nun ja, da können wir am besten nochmal Lovecraft zu Wort kommen lassen. Ich bin, wissen Sie, eine Art Zwitterwesen aus der Vergangenheit und der Zukunft. Altertümlich in meinem persönlichen Geschmack, meinem Empfinden und Interessen. Doch in der Philosophie ein so großer wissenschaftlicher Realist, dass ich mich mit keinem intellektuellen Standpunkt abzufinden vermag, der nicht der allerfortschrittlichste ist. Ja, das passt hervorragend zu der Rassismusdebatte. Ja. Genau das ist es nicht. Oder? Richtig. Also gerade Geschichten, dass man merkt es eben, in seinen Briefen merkt man es noch deutlicher. In den Geschichten schwelt das immer so unter der Oberfläche oder tritt eben auch manchmal sehr deutlich zutage, wie im Horror von Red Hook oder eben Innsmouth. Kamoufliert in Innsmouth, ganz genau, ja. Genau. Auch ja. In Call of Cthulhu. Na, richtig. Wer betet denn diese alten Götter an? Es sind immer irgendwelche Mischlingsvölker, degenerierte Squatter, irgendwelche Urvölker ja. Es ist doch recht eindeutig. Genau. Dann die inzüchtigen Bewohner von Dunwich oder Dunwich. Das ist immer noch eine Frage, wie man das ausspricht. Aber da merkt man eben, dass da diese Fortschrittlichkeit, mit der er sich ja selbst beschreibt, nicht auf diesen Bereich zählt. Also das ist wirklich... Wobei man sagen muss, jetzt, es geht mir nicht darum, ihn in Schutz zu nehmen, weil es ist einfach wirklich widerlich aus heutiger Sicht. Aber es gab damals auch, heute würde man sagen, pseudowissenschaftliche Unternehmungen, die sich als sehr fortschrittlich gesehen haben. Also die ersten drei eugenischen Kongresse haben in New York City stattgefunden. Das muss auch ganz, und zwar in dieser Zeit. Das muss auch ganz klar gesagt werden. Es gab eine große Gemeinde von Rassisten, die sich als Wissenschaftler gesehen haben, zu der sich Lovecraft offenbar auch zugehörig gefühlt hat. Bei ihm, glaube ich aber, ist diese Angst vor dem Fremden schon sehr, sehr tief gesessen. Also es kommt einfach aus seiner Literatur und aus seinen Briefen auch heraus, dass er, so sehr er fasziniert ist von der Geschichte, von der Menschheitsgeschichte und zum Beispiel eben insbesondere von der Architektur und wie sich die Geschichte in der Architektur abzeichnet, so sehr ist er angeekelt von dem Urtümlichen, von dem Urvolk. Also ich glaube, da steckt dieser Widerspruch auch wieder in ihm drin. Ich glaube, dass es auch zurückzuführen ist auf seine frühen Erlebnisse. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um einzelne Rassen oder dergleichen. Er hat eine Jüdin geheiratet, er war Antisemit. Ne? Widersprüchlichkeiten überall. Das ist ein Verteidigungsargument, das gerne genommen wird. Aber ich glaube, es ist nicht wirklich der Rassismus gewesen, ein klarer Rassismus. Er hat zwar eine Zeitschrift herausgebracht, nicht viele Ausgaben, The Conservative nannte sie sich, und die war unverhohlen rassistisch. Wobei man wirklich glauben muss, dass er da Teile einfach nur nachgeplappert hat. Es passte in seine Angst hinein. Und diese Angst suchte sich dann ein Ziel, und das waren andere Menschen, andere Völker. Ich glaube kaum, dass er ein Agitator war. Definitiv nicht. Er hat niemanden zu irgendwelchen Taten überredet. Wohl sagt er dann, mein Lieblingsfilm war Birth of a Nation, wenn das zeitlich hinkommt. Aber da war er einfach in einem Klima in Amerika, wo das Usus war. Das war nichts Schlimmes, was er machte. Wir beurteilen das heute anders. Dennoch, was ihn wirklich gestört hat, war, wenn die Immigranten, die Einwanderer, sich nicht der amerikanischen Kultur unterworfen haben. Das sagt er an mehreren Stellen, dass es ihm eigentlich eher darum geht, dass sie sich der amerikanischen Tradition verpflichtet fühlen. Tradition ist ein ganz wichtiges Konzept für Lovecraft. Ein Festhalten im Gegensatz zu irgendeinem religiös gearteten Konzept ist für ihn Tradition sehr wichtig. Und passt man sich dieser Tradition nicht an, lässt man sich nicht von der amerikanischen Kultur assimilieren, gehört man zu denen, die er hasst. Und bei Sonja ist es ein gutes Beispiel. Samuel Loveman selbst war Jude und homosexuell. Insofern haben wir hier gleich zwei Feindbilder. Und trotzdem gehörte er zu den besten Freunden. Ja, das ist allerdings auch recht typisch. Also wir können gerade im künstlerischen Bereich eine ganze Reihe von solchen Beispielen aufzählen. Also Richard Wagner wäre auch so ein Beispiel. Ein brennender Antisemit, umgeben von jüdischen Künstlern, mit denen er blendend ausgekommen ist. Also da dürfte es irgendwo auch eine... Ich kann mich so wirklich schlecht in dieses Weltbild hineinversetzen, aber da dürfte es auch eine Blindheit gegenüber der Realität geben. So wie wenn man sagt, also ich hole es jetzt ein bisschen nach Österreich, ja. Wenn Österreich schimpft man gerne über die Deutschen. Ach, tatsächlich? Tut man das? Ja, ja, was ich ja vollkommen ablehne. Ich prangere das an. Ja, aber es ist ja, aber du, so, bist ja neutral. Ich bin vollkommen neutral, weil ich ja Schweizer bin. Ich bin ja auch Ausländer. Richtig, ja. Also, nein, das Beispiel, was ich sagen wollte, ist, man schimpft über die Deutschen, aber jeden Deutschen, den man kennenlernt, mag man ja, aber der ist eine Ausnahme. Ja, das ist also ein gutes Beispiel. Ich glaube, Beispiel, das ist so ein bisschen dieses Rassismusdenken. Aber ich glaube, es ist wirklich so, man kann den Rassismus, dieses Fremdenfeindliche, nicht aus Lovecrafts Person und erst recht nicht aus Lovecrafts Literatur hinaus dividieren, weil es Teil seiner Angst war. Genau, und ich glaube, dass das Entscheidende ist das Wort Angst. Ja. Es geht nicht um Vorbehalte der anderen Menschen, anderen Hautfarben, anderen Ethnien gegenüber. Es geht um die Angst, die er von frühester Jugend erfahren hat. Angst des sozialen Abstiegs. Man muss sich das Philips-Haus vorstellen. Er ist ja nicht direkt zu seinem Großvater gefahren, sondern erst als sein Vater, ein Handlungsreisender, den paralytischen Schock, man sagte, erlitten hat, sind sie umgezogen nach Providence. Sie waren in der Gegend um Boston herum, soweit ich weiß, und sind dann erst später nach Providence gezogen. Und da erst hat es wirklich angefangen. Er durfte im Haus nicht laut sein, weil sein Vater sich ausruhen musste von seinen langen Reisen. Und das war so eine drückende Stille. Wir können vermuten, dass Susie genauso an Syphilis erkrankt war. Und dann dazu, dass der soziale Abstieg durch den Zusammenbruch der Firma von Großvater Whipple, das sind alle Sachen, die sich zusammenballen, und schließlich in irgendeiner Weise explodiert es. Und die Atmosphäre in dieser Zeit war so geladen, und das passte einfach für ihn. Und daher glaube ich, Markus, es ist vollkommen zu Recht die Angst, die das eigentlich so weit nach vorne treibt. Gleichzeitig kann man ja dann auch noch seinen Hang zu dieser gentlemanhaften Art anführen. Also er galt ja sogar zu der Zeit, in der er lebte, als noch konservativer. Also in einer konservativen Zeit war er dann noch ein bisschen konservativer. Aber das könnte auch ein Schutz gewesen sein. Er war ein sehr sensibler Mensch. Ja, dass er diese mehreren Schutzmechanismen um sich herum aufgebaut hat. Ja, und das führt dann auch manchmal zu einigen interessanten Handlungsweisen oder Verhaltensweisen. Stolz und Schönheitssinn sowie die automatischen Instinkte von Generationen, die nach gewissen Verhaltensregeln erzogen wurden, bestimmen mein Verhalten von Tag zu Tag. Das ist jedoch keine Eitelkeit, denn dieselben Triebe und Vorlieben finden sich bei mir auch in Bezug auf Dinge, die völlig außerhalb der ethischen Sphäre liegen. Zum Beispiel betrüge oder stehle ich nie. Ich trage auch nie einen Zylinderhut zu einem Sackmantel oder kaue öffentlich Bananen auf der Straße. Denn ein Gentleman tut so etwas nicht. Das sind dann eben diese Allüren, und ich denke auch, dass er manchmal mit diesen Dingen ein wenig kokettiert. Das sieht man, glaube ich, auch an diesen Briefen. Also wenn er es eben mit Esquire unterzeichnet. Und ich glaube, er nennt sich dann auch immer selbst als den Großvater. Grandpa. Ja. Und Grandpa, seine Tanten bezeichnet er als seine Kinder. Datiert genau. Seine Briefe 200 Jahre zurück. Aber es sind doch auch, oder vielleicht sogar gerade, diese Schrullen und diese Eigenartigkeiten, die ihn letzten Endes dann doch wieder sympathisch machen. Es gibt einen wunderbaren Bericht von Muriel Eddy, einer Dame, die auch mit ihrem Mann in Providence lebt, was er da alles gemacht hat. Schokolade gegessen und den Kaffee so gesüßt, dass nachher diese klebrige Masse am Tassenboden zurückblieb. Die Aversion gegen Meeresfrüchte und das Ganze, das sind Teile, die zu dieser Legende einfach gehören. Ja, gerade die Meeresfrüchte. Also ja. Er mag schon was mit Tentakel. Richtig, aber genau. Er ist einfach ein Spaghetti geliebt. Italienisch. Ja, mit viel Parmesankäse drüber. Kenne ich. Ja. Ja, der letzte Mythos, der ja immer wieder vorhanden ist, ist ja immer noch diese Einsiedlergeschichte. Also der komische Mann mit den seltsamen Allüren, der nur bei Dunkelheit das Haus verließ und seine seltsam verschrobenen Geschichten schrieb und auch Providence und Rhode Island niemals verlassen hat. Das sind eben diese, außer kurz dieser kurze Weg nach New York, der mit Schrecken endete und ihn dann wieder ins geheiligte Providence zurückbrachte. Daran ist ja auch nicht viel Wahres dran, oder? Das stimmt natürlich nicht. Anfangs in seiner Jugendzeit, ja, da hat er tatsächlich zurückgezogen gelebt. Er hatte kein Interesse, wobei man sagen muss, in der Kindheit, wenn er hin und wieder mal die Highschool oder die Grundschule besucht hat, hat er tatsächlich sehr viele Freunde wie Chester Monroe gefunden. Es gab einen Providence Detective Club. Er war ein teilweise sehr wilder Range. Er hat aber auch wahrscheinlich nach dem Tod seines Großvaters sich mehr und mehr zurückgezogen. Er hat große, lange Fahrradtouren unternommen. Man sagt, er ist eine Nachbarin, glaube ich, war es, die konnte sich erinnern, dass er den Kragen seines Mantels hoch hatte und auf den Boden geguckt hat und über die Straße starkste. Ja, wie so ein Vogel war es. Wie ein Vogel, sagte der Vogelmann. Und später, er war 32, glaube ich, als er das erste Mal außerhalb von zu Hause schlief. Und das war die Tagung der Amateurjournalisten in Boston. Und dann, das war auch nach dem Tod seiner Mutter bezeichnenderweise, lockert er auf. Er geht nach New York, er trifft seine Freunde, er kommt aus New York zurück und unternimmt Ende der 20er Jahre, er fährt nach Vermont, er fährt überall hin nach Neuengland, 1930 nach Charleston, Richmond und 1931 sogar bis runter nach Key West. Also von dem Einsiedler, der nicht aus Providence rauskam, da stimmt nicht viel. Auch dass er dann später nur nachts gearbeitet hat, ja, gerne, aber ganz oft, und man sagt so, dass seiner Lieblingsplätze gewesen ist, war auf einer Parkbank mitten im Sonnenschein. Später sagte er ja dann auch, dass eben diese Zurückgezogenheit in seiner Jugend ein Fehler gewesen ist. Und das hört sich dann so an. Ich war im Grunde genommen ein Invalide, ein nervliches Wrack mit tausend untergeordneten Schwächen in der Kindheit. Und ich kam in körperlicher Hinsicht nie auf die Beine, ehe ich 30 war. Dennoch war mein Ausbruch aus dem Einsiedlertum nie ganz vollständig. Zweifelsohne riss ich mich rechtzeitig genug von der verspäteten Kindlichkeit los, um so weit auf eigene Faust reisen zu können, wie meine schwindenden Finanzen es zuließen. Und ich lernte verschiedene Menschen persönlich kennen, mit denen ich zuvor nur brieflich kommuniziert hatte. Doch diese lange hinausgeschobene Semi-Einführung in die Welt war nicht so durchschlagend, wie sie es wohl gewesen wäre, wäre ich chronologisch jünger gewesen. Die Zeit der Ausdehnung und späteren Dämmerung war vergleichsweise kurz und gefolgt von einem allmählichen Zurückgleiten in die einsiedlerischen Gewohnheiten meiner alten Tage. Perspektiven verblassten und verengten sich, und der Glanz abenteuerlicher Erwartungen zog sich immer weiter zurück, bis ich endlich die größeren Horizonte einen nach dem anderen zurücksinken sah. Ehe ich begriff, wie mir geschah, war ich schon wieder zurück in meinem Schneckenhaus. Ich fing an, New York, wohin ich gezogen war, wie Gift zu hassen. Und nach 2 Jahren und 3 Monaten war ich wieder zurück in meinem alten Providence. Das Alter sagt es einem, man kann nicht flexibel und ausdehnungsfähig sein, wenn einem der Frost des 3. Lebensjahrzehnts in die Knochen kriecht. Wir sehen da auch bei dem Zitat, dass Lovecraft sich durchaus selbst zu diesem Einsiedler auch stilisieren möchte. Ich glaube, das ist vielleicht gewollt von ihm. Und kein Wunder, dass das nachher verstärkt wurde in der Rezeption zum Teil. Man muss das aber, denke ich, schon neu bewerten, so wie es Mirko gesagt hat, und auch noch mit einzubeziehen, dass die Tatsache, dass er in diesem Amateurjournalismus-Club war und diese vielfältigen Korrespondenzen mit wirklich auch heute noch hochinteressanten Persönlichkeiten wie Howard zum Beispiel auch geführt hat, das heißt ja auch, dass er kein Einsiedler war. Ja. Außerdem muss ich sagen, die Arbeit des Schriftstellers ist ja an sich schon eine einsame Arbeit, oder? Also, es ist ja eben auch dieses Nachtsarbeiten. Ich meine, wann ist es im Haus am ruhigsten? Ja, aber er war ja gerade nicht ein einsamer Autor. Er hat sich ja ausgetauscht über seine Geschichte, über die Geschichten seiner Freunde. Richtig. Das ging ja hin und her. Genau. Hatte Fanbriefe beantwortet. Ja. Artig jeden Fanbrief, ja. Ja. Richtig. Und dann auch nicht nur kurze Sätze. Also, das waren dann diese typischen Lovecraft-Briefe. Also, unter einer Seite war dann nichts. Also er hatte definitiv auch den Hang dazu, ein Poseur zu sein. Das schreibt auch Kenneth Fake. Das ist irgendwo zwischen Künstler und Poseur ist. Und warum auch nicht? Ja, es passt zu ihm. Er hat ein wenig dieses Bild. Aber er war jedem höflich gegenüber. Und wenn jemand eine Frage hatte oder ein Fan etwas wissen wollte und schrieb ihm, er hat immer geantwortet. Ja, wenn vielleicht etwas später, dann hat er sich sehr umfangreich entschuldigt. Also das war kein Einsiedler. Ein Einsiedler hat gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Und Lovecraft war auf diesen Kontakt gerade in den letzten Lebensjahren auch sogar da, wo er nicht mehr so viele Freunde wie in New York hatte. Die haben ihn zwar besucht, aber er war auf diesen brieflichen Kontakt, würde ich sogar behaupten, angewiesen. Also seine Reisen führten ihn ja dann bis nach Kanada. Ja. Und ich meine auch nach New Orleans. Ja, bis Key West runter, da war er überall, ja. Ja. Wobei er ja selbst persönlich nie seine sehr engen Freunde, also man nennt sie ja nicht umsonst die drei Musketiere der Weird Tales, also weder Clark Ashton Smith noch Robert E. Howard kennengelernt hat persönlich. Ja, ja, ja. Das ist auch, als Howards Mutter gestorben ist, das war kurz bevor Howard Selbstmord begangen hat, war er auch sehr betroffen und hat ihm Mut zugesprochen und hat versucht, ihn zu trösten. Und interessanterweise, Howard war ein wirklich intimer Briefpartner. Das vielleicht noch Reinhard Kleiner und Galpin und Gundry, sehr intime Briefpartner. Teilweise spricht oder schreibt Lovecraft mit komplett unbekannten Menschen, teilt er intime Details, erzählt aus seinem Leben und wir sehen einfach, dass die Briefe nicht nur für uns interessant sind, die wir ein bisschen über Lovecraft forschen, sondern, wie ich schon sagte, wie wichtig das ist und dass er auch, das ist auch ganz interessant und teilweise auch amüsant zu lesen, je nach Briefpartner seinen ganzen Schreibstil, seinen Duktus und wie er schreibt, ändert. Ja, immer wieder so ein bisschen angemessen an die Situation und da war er auch höchst kreativ. Ja, und was eben am verblüffendsten ist, meiner Meinung nach, ist immer noch die schiere Menge. Also man rechnet ja ungefähr 100.000, hat, glaube ich, De Camp angegeben, was vielleicht ein bisschen hochgeschätzt ist, aber 80.000 war, glaube ich, schon machbar, oder? Ja, ich würde meine Schätzung ist auch so zwischen 70 und 80.000 inklusive aller Postkarten. Ja. Das ist realistisch, ja. Das hat er durchaus geschafft. Wobei du ja sagtest, dass selbst die Postkarten dann eine doch große Menge an Text enthielten. Es gibt Beispiele, die man sich angucken kann, auch im Internet. Und da schreibt er teilweise die Postkarte so voll, dass der Postbote Mühe hat, die Adresse überhaupt zu entziffern und herauszufinden, an wen diese Postkarte eigentlich geht. Das ist schon ein ganzer Brief bei manchen Leuten, ja, in der Tat. Wenn Lovecraft heute gelebt hätte, er würde blocken, dass es nur so knattert. Und jeden Kommentar unter seinem Blog mit einem Kommentar beantworten, der nochmal so lang ist wie der Blogpost. Ja, ein Essay. Absolut. Ja. Und das Briefeschreiben hat natürlich auch sein Schreiben geformt. Er war sicher auch ein Anhänger dieser Stephen King Lehre des Schreibens. Schreibe jeden Tag. Schreibe, egal was, schreibe, schreibe, schreibe. Und das spürt man einfach auch, wie sein Stil gewachsen ist und wo am Anfang doch manche Stilblüten drin sind, wo man gedacht hat, das hätte jetzt nicht sein müssen, dieser Satz. Ist das, also ab Call of Cthulhu kaum mehr zu finden. Also das ist wirklich jeder Satz geschliffen und gemeißelt. Wobei er ja selbst seine Geschichten immer sehr schlecht wertete. Also was was bei mir sehr hängen geblieben ist, ist zum Beispiel die vernichtende Kritik, die er über den Schatten über Innsmouth nachträglich dann wiedergegeben hat. Also die beurteilte er sehr schlecht. Selbst der Ruf des Cthulhu kam bei ihm ja sehr schlecht weg. Also Ramsay Campbell sagt in der sehr schönen Doku Fear of the Unknown über Lovecraft selbst, also Schriftsteller, die meinen, dass sie selbst sehr selbstkritisch sind mit ihrem Werk und auch sich selbst immer sehr schlecht einschätzen, die sollten sich mal Lovecrafts eigene Selbstkritik anschauen. Da wüsste man dann, wie man sich selbst am besten niedermacht. Also das ist schon sehr hart. Da geht auch ein Blick durchaus über den Teich zu Kafka, der ja ein ähnlich gelagert schon fast. Ne? Also es ist durchaus wert, diese beiden literarischen Figuren, diese Schriftsteller Kafka und Lovecraft miteinander zu vergleichen. Da ist einiges an Parallelen zu finden. Ja, Lovecraft vernichtete ja auch einen Großteil seiner früheren Werke. Also das hat Max Brod ja auch eigentlich tun sollen. Und interessanterweise, so wie Max Brod Franz Kafka hochstilisiert und in einem ihm angemessenen Licht erscheinen lässt, also einem Max Brod angemessenen Licht, tut es August Derleth genauso. Und letzten Endes, Derleth ist im Lovecraft-Zusammenhang eine zwiespältige, durchaus interessante Persönlichkeit, denn er hat das begründet, was man Cthulhu-Kult nennen mag. Aber ohne Derleths Arbeiten wäre Lovecraft höchstwahrscheinlich vergessen worden. Man kann es ihm auch anrechnen. Ja, es ist eine wirklich sehr, sehr, sehr, sehr zwiespältige Figur, weil er dann sich selbst schon auch zu produzieren wusste und dann auf Basis von einer kleinen Notiz von Lovecraft eine Geschichte geschrieben hat und dann darunter geschrieben hat von August Derleth und H.P. Lovecraft. Das war schon sehr mutig. Oder auch behauptet hat, er besitze das Copyright für alle Geschichten von Lovecraft etc. Zum Teil die Autoren, die in den Mythos quasi einsteigen wollte, ordentlich an die kurze Leine genommen hat. Wobei ja da Ramsay Campbell sehr angetan war davon. Ich selbst würde sagen, puh, wenn mir da so einer zurückschreibt, von wegen, also mit dem musst du mir nicht ankommen, wäre ich eher demotiviert. Ja, wobei sich das nun alles in Wohlgefallen aufgelöst hat. Man weiß zwar bei manchen Sachen nicht, wo wirklich das Copyright liegt, aber dass Derleth das alleinige Veröffentlichungsrecht hat, das ist definitiv nicht der Fall. Ich finde es aber lustig, dass Kafka quasi wie der Protagonist von Call of Cthulhu ist, der gesagt hat, du musst all das vernichten, was ich geschrieben habe. Und natürlich wird es nicht vernichtet. Es ist erstaunlich, was es da für Parallelen gibt zwischen den beiden. Also teilweise sogar die Grundthemen, ja, die gleichen sich, das ist irre. Was das Copyright angeht, es verblieb eigentlich bei Annie Gamble, seiner Tante, und die ist 41 gestorben und hat hat die Copyrights an Ethel Phillips Morrish und Edna Lewis weitergegeben. Und es gibt ein Dokument, das als Morrish Lewis Geschenk, kann man sagen, ausweist, dass sie Arkham House, also den Verlag, den Durlis mitbegründet hat, erlaubt, die Werke Lovecrafts zu veröffentlichen. Aber die Copyrights sind selbst noch bei den letzten Verwandten Lovecrafts verblieben. Das bedeutet, es gibt definitiv keine eindeutige Überlassung ausgeschrieben, so dass Durlis behaupten könne, er habe die Copyrights. Das ist definitiv nicht der Fall. Und größtenteils sind diese sind Lovecraft-Schriften mittlerweile Public Domain. Also man kann sie überall im Internet finden. Und das zeigt unter anderem, wie sehr Durlis darauf versessen war, die Kontrolle auszuüben über alles, was Lovecraft geschrieben hat. Dennoch? Das muss man ihm anrechnen, er hat ja alles zusammengesammelt wieder. Er war sehr aktiv, ja. Ja. Das, und er hat ihn natürlich auch bekannt gemacht. Also, das kommt auch dazu. Keine Frage. Er hat große persönliche und finanzielle Opfer gebracht, um Arkham House zu gründen, um die Sachen zusammenzufinden, um die verstreuten Manuskripte zurückzuholen. Und das ist eine Arbeit. Man kann vieles ihm negativ nachsagen, aber letzten Endes, das muss man honorieren und anerkennen. Ohne die Arbeit von Durlis wäre Lovecraft wahrscheinlich, meine Lehrerin sagt immer, der Literaturgeschichte anheimgefallen, unwiederbringlich. Und das ist auch ein gutes Schlusswort für unseren Podcast zum Thema H.P. Lovecraft. Eine Erinnerung zu seinem 120. Geburtstag. Aber wir wollen natürlich nicht mit unseren Worten schließen, sondern wir werden gleich mit Lovecrafts Worten schließen, gelesen von unserem Sprecher Matthias. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, für das Zuhören und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Ausgabe von diesem Podcast für Cthulhu.de. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss. Servus aus Wien. Und auf Wiedersehen vom Niederrhein. Und übergebe dann an Lovecraft himself. Es ist mir inzwischen klar, dass ich jegliches echte literarische Verdienst, das ich haben mag, auf Erzählungen von Traumleben, von seltsamen Schatten und kosmischer Außenseitigkeit beschränkt, obwohl ich an anderen Lebensbereichen regen Anteil nehme und gegen Bezahlung die stilistische Überarbeitung erzählerischer Prosa und selbst der Lyrik anderer übernehme. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum dem so ist. Ich mache mir keine Illusionen über den prekären Status meiner Erzählungen und ich erwarte nicht, mich jemals ernstlich mit meinen Lieblingsautoren unheimlicher Erzählungen messen zu können. Poe, Arthur Machen, Lord Dunsany, Algernon Blackwood, Walter de la Mare und Montague Rhode James. Für mein Werk kann ich nichts weiter vorbringen als seine Redlichkeit. Ich weigere mich, den mechanischen Konventionen der Unterhaltungsliteratur Tribut zu zollen oder meine Erzählungen mit Klischeefiguren und abgedroschenen Situationen vollzustopfen. Ich lege Wert darauf, echte Gemütsäußerungen und Eindrücke so gut zu schildern, wie ich es nur vermag. Die Ergebnisse mögen armselig sein, doch ringe ich lieber weiter hartnäckig um echten literarischen Ausdruck, als die künstlichen Maßstäbe wohlfeiler Schnulzen zu akzeptieren.